Lektion 46. Ulus, Ulus, Totus, Tullus und auch Alter und auch Nullus und Terque haben alle Ius in dem zweiten Falle.